sagen Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Ausgriffs-CD. Zeilenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Hallo. Hallo. Ich glaube, wir müssen das jetzt echt nicht jedes Mal wieder durchexerzieren, wer wir sind und wer du bist, ich bin und wer wir zusammen sind. Das ist... Ah, nee. Findest du nicht, dass das irgendwie höflich ist? Nee, wir sollten es wie in der letzten Folge halten, einfach nur Hallo sagen und drauf losplaudern. Okay, hallo. Hallo. Genau. Ich habe gehört, dass du ein Erlebnis in der Bahn hattest. Ja, richtig. Möchtest du darüber was sagen? Ja, ich bin eingestiegen und dann kam der Schaffner und sagte, schönen guten Tag, Fahrausweise bitte. Das kommt natürlich nicht häufig vor, momentan. Nee, so häufig kommt es gar nicht vor. So häufig. War es das schon? Damit nee, das meinte ich nicht. Achso, ich dachte, das war heute eine kurze Runde. Ja, ne, das wäre da, aber das, so einfach kommst du mir nicht davon. Nein, ich meine, dieses eine Ereignis, wo du andere Leute aufs Smartphone gelinst hast. Ja, ich bin da so, man muss diese Bahnbegebenheiten kennen. Wir haben so diese Bahnen, wo Menschen sitzen und wenn du stehst, dann stehst du in einem Bereich, wo du quasi durch eine Glasscheibe Menschen gelegentlich auf die aufs Smartphone schaust. Und okay. Wenn du da stehst und da fliegt dann das Elite-Logo an dir vorbei, dann siehst du Menschen auf dem Smartphone zu, wie sie die Elite hören. Also okay. In so einem Podcatcher war unser Logo. Okay, und also, du hast also einen Fan von uns auf frischer Tat ertappt. Genau, ich habe jemanden gesehen, der uns gehört hat. Du hast jemanden gehört, der uns gesehen hat. Ja, ja. Nee, gesehen hat uns er nicht. Aber ja, ich habe einen Fan quasi. Okay. Bin einer Fanperson begegnet. Okay, was ein gutes Gefühl? Ich habe nicht gesehen, welche Folge die Person gehört hat, daher habe ich Mitleid mit ihr. Also es war schon so ein neues Logo, das heißt auf Deutsch, so viel Mitleid brauchte ich nicht haben. Ich wollte gerade sagen, also wenn es die erste Staffel gewesen wäre, dann wäre ja noch dieses... Wobei, so schlimm ist die erste Staffel auch gar nicht. Ich habe da zwei, drei Folgen immer mal wieder gehört und so schlimm ist die nicht. Man muss den Kontext verstehen und dann funktioniert das. Ja, da muss man aber halt viele Folgen hören, um den Kontext zu verstehen. Ja, ja, man muss ihn halt kennen und wenn man den Kontext kennt, dann funktioniert das auch. Und wenn man sich in den Kontext reindenkt, was die meisten ja nicht getan haben, also die Folgen. Also, ja, aber Fakt ist, ja, ich habe eben... Okay. Du hast jemanden gestalkt. Nee, ich bin Bahn gefahren. Mhm. Okay, aber angesprochen hast du unseren Fan nicht. Nö. Warum? Naja. Also, die Person hat ja auch mich nicht erkannt wiederum. Also, naja, aber auch nur, weil man uns im Podcast so selten sieht. Richtig, genau, man sieht uns gar nicht eigentlich. Es gibt ja auch nicht so großartig viele Bilder von uns irgendwie. Also das stimmt. Möglicherweise, wenn irgendwann mal die Gazetten über uns berichten, könnte das durchaus passieren, aber aktuell. Mhm. Und du hattest auch nicht das Bedürfnis, irgendwie da Aufmerksamkeit auf dich zu lenken. Okay, stell dir vor, du sitzt in der Bahn. Ja. Und hörst einen Podcast. Ja. Von dem du die Menschen nicht kennst. Ja. Und plötzlich schwingt so eine Person neben dir in der Bahn rum und sagt, Hallo, ich bin's. So würde dich die Person nicht erkennen. Und genau das wird darauf hinaus. Die Stimme, die du auf Band hast, klingt immer noch ein bisschen anders wie das, was du quasi in Real hast. Und dementsprechend ist das schon ein Unterschied. Die Person kennt dich nicht und... Jetzt nehmen wir mal an, die Person ist weiblich und du stehst da als Typ, dann hast du erst recht zu diesem Creep-Moment. Mhm. Also du musst erstmal erklären, dass du es wirklich bist. Und das kannst du ja ganz schwer per Bild beweisen. Das stimmt, also du hättest ja ganz subtil dein Smartphone nehmen können, also ein bisschen drauf rumwischen und tippen und dann so sagen, Hallo Zeilenende, hier ist der Aushilfs-Jedi, du, ich habe eine ganz tolle Idee für eine neue Folge. Ja, genau, super Plan. Das wäre ja super gewesen. Ja? Ich glaube, wäre auch gar nicht creepy gewesen. Das ist... Wieso? Ich glaube, wir sprechen uns in real nicht so 100% mit unseren Künstlernamen an. Das wissen unsere Fans aber nicht. Ich glaube, dass... Also, hätte ich das am Telefon gemacht, dann hätte die wahrscheinlich aus kompletter Creepness irgendwie gesagt, sag mal, bist du wahnsinnig? Was bist du für ein Freak? Euer Podcast höre ich nicht mehr. Lösch. Ihr seid genauso wie kacke wie die Leute, die nur noch auf Spotify sind. Weg! Also, nee. Okay, das heißt, du hast schweigend genossen, dass du festgestellt hast, dass wir tatsächlich gehört werden. Ja, mehr blieb mir gar nicht übrig. Also, was hätte ich tun sollen? Hätte ich sagen sollen, It's me, Aussichtsjedi. Du hättest dein Aussichtsjedi-T-Shirt in dem Moment anhaben können. Das hättest du so ein bisschen gerade ziehen können. Hätte nichts gebracht, weil keine Sau erkennt mein Logo. Stimmt, das, da ist ja ein Schriftzug drauf. In Verbindung mit die Elite. Mhm. Also mein Aushilfs-Logo ist ja nochmal was Separates. Das heißt, nicht jeder Mensch, der zwingend die Elite hört, muss auch das Aushilfs-Logo kennen. Okay. Ja, also stimmt. Die höhere Zahlen sind durchaus different. Ja, stimmt, da hast du recht. Und wir haben ja auch tatsächlich nicht keine Elemente von Zeilenende des Einhorn und meinen Spiegelfechtern oder meinen beiden Fechtern, die irgendwie im Elite-Logo eingehen. Ja. Das fällt ja beide mal weg. Stimmt, das Punkt für dich. Haben sich die 5 Sekunden Fame denn gut angefühlt? Ja, wie gesagt, ich hatte ein kurzes Grinsen auf dem Gesicht, weil ist ja schon schön. Und es war, wie gesagt, aus der neuen Staffel, also kann sich das Mitleid auch in Grenzen halten. Ich habe nicht gesehen, welche Folge die Person hat. So. Das stimmt. Und was hättest du gemacht, wenn sie dich erkannt hätte? Oder er? Ja, woran hätte die Person mich... Also spätestens, wenn die Person mich erkannt hätte, hätte ich gesagt, Moment. Vielleicht, also wenn es ein großer Fan ist, vielleicht kennt die Person unsere Insta-Story. Ja, aber da hat sie nur ein Video gesehen und wir hatten Sonnenbrillen auf. Und Mützen. Du hattest Mütze auf. Ja, du hattest eine andere Frisur als jetzt beispielsweise. Ich hatte eine andere Haarfarbe, glaube ich, als... Ja, ich wage ja zu behaupten, dass Personen dich wiederum erkennen würden, mich nicht. Warum? Naja, weil es dich ja, wenn man Zeilenende eingibt, tatsächlich als Bild gibt. Ja, das sehe ich aber sehr viel spießiger aus, als ich in der Realität meistens bin. Ja, aber man erkennt dich und man nimmt dann einfach so diesen Craziness-Alltagsfaktor. Okay, stimmt. Vielleicht sollten wir häufiger erwähnen, dass du nur 1,5 Meter groß bist. Dann erkennen die Leute dich auch. Nein, ich bin ja nicht 1,5 Meter. Es sind 1,4 Meter, okay. Auf alle Fälle, ja, ich bin nicht die 1,80 Dachlatte. Das ist richtig. Aber... Was man halt dazu sagen muss, ist, es gibt ja tatsächlich, wenn man nach mir sucht, tatsächlich auch ein Foto von mir. Mhm. Allerdings in einem bunten Kontext, das heißt, in einem Kontext mit vielen anderen Leuten findet man Fotos von mir. Also wenn man Aussicht hier die eingibt, findet man mehrere Fotos, da ich bei Puerto Partida teilgenommen habe. Stimmt. Ja gut, wenn die Menschen schlau sind, gucken sie ja im Impressum nach und dann wissen sie, wie du heißt. Ja gut, dann kann man das machen, aber selbst da findet man verschiedene Menschen, zum Beispiel einen Arzt aus München oder andere Leute. Also selbst mein Xing-Profil gibt nicht so viel her, weil es gibt mehrere, die so heißen wie ich. Aushilf Jedi Stuttgart? Hilft auch nichts. Hilft auch nichts, tatsächlich okay. Nicht. Also das wäre, glaube ich... Ich glaube, man muss dann schon extrem googeln. Also dementsprechend, okay. Nee, tatsächlich... Du bist so mehr der Günther Jauch der Podcast-Szene. Zurückhaltend, alles, was das Privatleben angeht. Bitte nicht erkannt werden, wenn ich privat unterwegs bin. Weiß nicht. Ich, also ganz ernsthaft, ich glaube, ich hätte kein Problem, dass wenn wir irgendwann mal, was weiß ich, durch irgendeinen Zeitungsbericht hier in der Stadt vielleicht doch ein bisschen Bekanntschaft erlangen. Ja, weiß nicht, aber... Ich würde, glaube ich, artig Danke sagen, wenn uns jemand erkennt und ansonsten sagen, boah, schönen Tag noch. Also du würdest das Haus noch verlassen? Ja, aber ich meine, das größte Problem, was wir ja haben, ist, also ich habe ja wurde ja eine Zeit lang quasi auf meinen Podcast angesprochen von Leuten, die halt wissen, wer ich bin, die meinen anderen Podcast gehört haben. Und da ist ja eher der spannende Faktor, dass du teilweise auf Dinge angesprochen wirst, die überhaupt nicht mehr auf deinem Schirm sind. Also okay. Stell dir vor, ich spreche dich auf, keine Ahnung. Also wie kamst du auf die Fragen zum Elite Award? Also du hattest ja die eine Frage da gestellt, wie kamst du darauf? Oh je. Die Antwort bei mir ist meistens relativ einfach. Ich habe so viel gesoffen. Ich war betrunken. Nee, aber das tatsächlich genau. Also so musst du es dir vorstellen. Es gibt ja Leute, die hören unsere Folgen nicht im aktuellsten Status, sondern es gibt ja manchmal Leute, die hören tatsächlich ältere Folgen von uns und kommen dann mit solchen Fragen um die Ecke und denkst dir so, ja. Was? Auch ein Grund für Depublizierung. Deswegen kann man schön Folgen depublizieren. Das ergibt einfach nur Sinn. Schön vernichten, was wir früher betrieben haben, ja. Nicht vernichten, depublizieren. Das heißt, man nimmt es einfach aus dem Netz. Du nimmst es der Menschheit weg. Nö, da ist es. Also es existiert noch, es ist nur nicht mehr da, wo es bisher war. Es liegt nur noch auf unserer Festplatte. Genau, entweder auf der Festplatte oder im Notfall liegt es manchmal auch noch tatsächlich im Internet, aber eben nicht mehr in einem Feed gestaffelt. Oh ja, nur noch im Darknet. Ja, und du? Wie würdest du reagieren, wenn du jetzt auf der Straße... Ich meine, dich erkennt man ja tatsächlich. Wenn, jetzt nehmen wir an, irgendwer erkennt dich auf der Straße. Was passiert dann? Schockstarre. Mhm. Panisches Überlegen, wie die Person heißt, weil ich ja so ein grandioses Namen- und Gesichtergedächtnis habe. Ja, aber du kannst sie ja möglicherweise gar nicht kennen, wenn sie entfernt. Ja, aber es läuft meistens so, dass mich auf der Straße irgendwelche Menschen ansprechen, die ich schon mal in irgendeinem Kontext kennengelernt habe. Und dann bin ich schon total aufgeschmissen. Und dann brechen irgendwelche Fluchtinstinkte in mir durch. Und wenn ich mich dann doch traue zu fragen und die mir dann sagen, dass sie meinen Podcast hören, dann würde ich mir ganz schnell eine neue Wohnung suchen. Wieso eine neue Wohnung? Ja, weil meine Anschrift ja im Blog-Impressum steht und ich dann nicht mehr gefunden werden will. Und dann würde ich erstmal 3 Monate lang das Haus nicht mehr verlassen, weil ich so viel Angst habe. Mhm. Ich kann damit nicht umgehen, wenn mich fremde Menschen ansprechen. Okay, das heißt, es wäre für dich tatsächlich völlig erschreckend, wenn ja, aber warte mal, nehmen wir mal ganz banal an, wir fahren tatsächlich zu einer Live-Nummer. Ja. Da sehen dich doch aber dann Leute. Ja, da kann ich mich ja mental drauf vorbereiten, das ist okay. Okay, ja, aber gerade bei so einer Live-Geschichte machen ja möglicherweise Leute Fotos. Ja. Und dadurch erkennen dich ja mehr Leute. Es gibt von mir so viele Fotos im Netz und das hat mich bislang noch niemand erkannt, dass ich da relativ gut durchkomme, ja, ohne erkannt zu werden. Ja, aber es geht ja darum, dass wenn quasi die Bekanntheit durch Reichweite steigt, ja, dann würde das ja durchaus passieren. Ja, dann würde ich halt nicht mehr alle 2 Monate zum Friseur gehen und die Haarfarbe wechseln, sondern das Ganze im Monatstakt machen. Okay. Das ist, glaube ich, so. Nee, also ich wäre wahrscheinlich hochgradig irritiert, also wenn irgendjemand auf die bescheuerte Idee kommen sollte, mich anzusprechen, erstmal 5 Minuten abwarten, ob die Schockstarre wieder nachlässt. Okay. Und dann festhalten, damit ich nicht weglaufe. Ja, ich hab ja leider dieses Schicksal schon hinter mir, dass mich Menschen erkannt haben. Mhm. Ich habe lange Jahre Musik gemacht und das ist ja durchaus spannend, wenn du auf so ein Konzert gehst als Artist, ja, als Künstler, als Artist. Und du gehst ja meistens dahin und kommst dann da an und machst dann deinen Soundcheck. Und man muss dazu sagen, ich habe Hip-Hop gemacht, also Rap, hab gerappt. Und die meisten haben dann irgendwie ja miteinander connected und haben sich irgendwie in irgendeinen Backstage-Raum verzogen, in dem dann irgendwie eine Bong gekreist ist oder irgendein Dübel gekreist ist. Und wenn ich an einem anderen Ort war, habe ich eigentlich meistens Folgendes gemacht: Ich bin zum Soundcheck und bin dann raus und habe mir einfach die Gegend angeschaut und habe dann einfach geschaut, okay, ich habe, keine Ahnung, 2 Stunden Zeit. Mit den Leuten connecten kann ich auch nachher noch. Mhm. Manchmal hat man auch kurz beim Soundcheck irgendwie miteinander geschnackt und dann hat es geklappt. Und dann bist du quasi zu dem Konzert zurück und standst dann meistens entweder vor einer Bühne oder an der Bar und hast dir die anderen Acts angeschaut. Und bist dann halt kurz, bevor du selbst auf die Bühne musst, nochmal in Backstage, bist kurz in dich gegangen und hast dich entspannt. Und da hatte ich ja keine Sau erkannt eigentlich. Genau. Und keine Sau wusste, wer du bist, außer du warst jetzt der Main-Act, der angekündigt war und jede Sau war wegen dir da. Aber dann hast du im Zweifelsfall auch nicht an der Bar rumgelungert, sondern bist in Backstage gegangen. Ich sag ja, not really. Also das war eben der Fall, der nicht eingetreten ist. Damals. Ja. Das war ja ganz entspannt. Und dann standst du an der Bar und hast dann irgendwie dir noch ein Bierchen gezogen oder hast irgendwie mit... Aufgefallen wäre es vielleicht, wenn das Bierchen, das du dir quasi geholt hättest, umsonst dir im Tresen gegangen ist und jemand hätte gemerkt, oh, der kriegt umsonst ein Bierchen. Aha, was ist da los? Aber meistens bist du dann im Notfall ins Backstage, hast du dein Bierchen geholt, bist dann irgendwie wieder vor. Keine Sau hat auf die Backstage-Tür auch geschaut von den Leuten, die da irgendwie zugeschaut hat. Es hat keinen interessiert. Ja. Gut, außerdem bist du in solchen Situationen natürlich auch in Character. Also da hast du eine Rolle, einfach mal. Ja gut, bevor du auf der Bühne bist, noch nicht. Und nachdem du dann von der Bühne runtergekommen bist, da haben dann die Leute natürlich gesehen, dass du performt hast und haben dann gesehen, wie du drauf warst. Und da bist du dann auf einmal interessant für die Leute, aber noch nicht mal als die Person, die du in dem Augenblick bist, sondern als eine Person, die gerade auf der Bühne war. Also da habe ich dann immer für mich unterscheiden müssen, fand die Person das, was ich jetzt gerade gemacht habe, geil und findet meinen Sound gut? Oder findet die Person einfach, ist interessant, dass da jemand gerade auf der Bühne war, ist diese Person, die gerade auf der Bühne war, einfach interessant. Das heißt, auf Deutsch hättest du da auch, keine Ahnung, zwei Backstage Doppelvoices noch mit auf die Bühne stellen können oder zwei Backstage-Tänzer, die dann halt einfach auch durch die Tatsache, dass sie auf der Bühne waren, spannend waren. Ja gut, aber in beiden Fällen bist du ja in deiner Funktion als Figur auf der Bühne interessant. Ja. Was nochmal was anderes wäre, als wenn du, keine Ahnung, wenn du deinen Gig gehabt hättest und dann zwei Tage später von jemandem auf der Straße angesprochen würde, hey, ich habe dich gesehen da auf der Bühne und so. Ist ja ein ganz anderer Kontext, anderes Framing. Ja, ich will ja darauf raus, dass dann tatsächlich genau das eingetreten ist, dass wenn du halt mal bei einem größeren Jam warst und du dann, keine Ahnung, samstags drauf warst oder auf der Freitreppe hier in Stuttgart. Und wir waren ja hier im Umkreis Stuttgart, so in Kirchheim, in Mössingen und sonstigen Orten. Wir waren auch mal in Pforzheim, aber wir waren halt auch sehr viel, also oder in Karlsruhe haben wir auch gespielt, aber wir waren halt auch sehr viel in diesen Umkreisen hier in Stuttgart. Und dann warst du mal in Stuttgart Ost, dann warst du mal in Stuttgart West in dem Jugendhaus, dann hast du in Fellbach gespielt. Und samstags drauf hast du dann trotz allem die ganze Bagage irgendwie wieder auf der Freitreppe getroffen, weil halt dann doch Hip-Hop Stuttgart nicht so riesig war. Und da gab es halt immer Leute, die einfach down mit dir waren und die voll in Ordnung mit dem voll klar kamst. Und da gab es aber immer wieder Leute, die auch neu dazu kamen oder halt dann doch eher quasi den Fan-Status hatten. Und ja, da war es dann auch schon so, dass du dir die Frage stellen musstest, fand die mich jetzt gut und hat die in Erinnerung, hey, der hat einen geilen Text auf der Bühne gehabt. Oder, hey, das war der Typ, der letzte Woche da performt hat. Mhm. Und das ist so, ja, der springende Punkt, wo du halt abwägen musst, ist es, bist du das? Also ist das die Tatsache, was du gemacht hast? Findet die deinen Sound geil? Oder findet die einfach nur die Tatsache cool, dass du auf der Bühne standst? Und das wäre, glaube ich, auch beim Podcast so ein bisschen so, findet die Person, die mich unterwegs anspricht, gut? Also mag die unseren Podcast und mag die mich und mag die, was ich sage? Oder erkennt die mich, weil sie mich in irgendeiner Zeitung gesehen hat oder in irgendeinem Magazin gesehen hat oder was weiß ich. Also das wäre für mich zum Beispiel schon die spannende Frage. Und ich für mich bin ja eh so bescheiden, dass ich sage, ja, mei, ich mache das hier als Hobby. Haben wir ja schon geklärt, Hobbys. Also. Ja. Nee, genau, aber ja, also ich glaube, wir können ganz froh sein, dass man uns hier nicht erkennt. Ja, wie wär's denn? Jetzt tatsächlich... Wenn du, keine Ahnung, wir machen eine Live-Show, wir machen nicht eine Couch, sondern wir machen wirklich eine Live-Show mit, keine Ahnung, 100 Leuten. Mhm. In, was weiß ich, für einem Café oder sowas. Im Café Lidl oder so. Ja, dann würde ich meine Bühnenpersönlichkeit anstellen und mich danach ganz schnell betrinken. Okay, und dann kommt irgendwie die Reporterin von Lift. Ja. Und berichtet über dieses Event, weil, ist ja nicht so häufig. Ja. Und vielleicht kommt noch, keine Ahnung, der Innenstadtreporter vom fünften Buch von der Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung. Und dann wärst du auf einmal mit einem Bild in der Stuttgarter Zeitung, in der Stuttgarter Nachrichten. Dann würden dich die Leute ja tatsächlich erkennen. So am Bahnhof vielleicht. Das mag ich ja zu bezweifeln. Ich war ja schon in der Zeitung, ich war auch schon im Fernsehen und da hat mich auch niemand danach erkannt. Aber... Ja, du warst ja auch im Radio. War ich im Radio? Ja, du warst im Radio. Echt? Ja, du warst im Radio. Geiler Scheiß. Kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Doch, du warst in Berlin. Ah, ach Gott, ja. Ja, ja, eben. Radio Fritz. Ja, richtig. Du warst quasi im öffentlich-rechtlichen Radio. Ich war im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und ich war in der Zeitung. Ich habe so ziemlich alle Medien durch, ne? Ja, also. Gott, ich bin so eine Fame-Hure. Ja, also wie geht's? Also es lebt sich sehr leicht unerkannt. Und keine Ahnung, ich glaube... Da ich eh irgendwie meistens total entrückt durch die Gegend laufe, traut sich niemand, mich anzusprechen. Und wenn die Leute es doch tun müssen, dann müsste ich mir echt was überlegen. Das wäre mir, glaube ich, erstmal unangenehm. Ja, aber ich meine, du machst ja was für die Öffentlichkeit. Du gehst ja tatsächlich in die Öffentlichkeit, du hast jahrelang gebloggt, du hast jahrelang jetzt gepodcastet. Ja, es sind aber immer sehr, sehr einsame Tätigkeiten, ne? Ja, ja, es sind immer zurückgezogene Tätigkeiten, klar. Aber ich meine, du bist ja damit doch in der Öffentlichkeit. Ja, das stimmt. Weil es ist immer die Figur, die in der Öffentlichkeit ist. Und wenn ich durch die Straßen laufe, dann ist das meistens die Privatfigur. Ja, aber beim Bloggen warst du ja nicht immer, warst du ja schon privat. Oder bei deiner Fernsehgeschichte, da hast du ja dich ja schon für ein Projekt stark gemacht. Und da war ich in meiner beruflichen Rolle. Sag ja, da warst du ja auch in Form privat und nicht in Figur oder in Rolle. Da war ich in pädagogischer Rolle. Da habe ich mich zusammengenommen, da habe ich nicht so viel geflucht. Okay. Ich habe mit Schulklassen gearbeitet und da ist dann irgendwann eingeführt worden, dass ich immer 1 Euro in die Klassenkasse der jeweiligen Klasse abdrücken musste, wenn ich mal wieder Fuck gesagt habe. Ja, aber Schüler haben dich ja dann doch erkannt. Die haben mich ganz schnell wieder vergessen auch. Okay. Also das ist, ja, das war nicht so, keine Ahnung, das war halt so Bildungsarbeitsgedönse. Also wir halten fest, wir finden es ganz angenehm, dass wir eigentlich unterm Radar. Dass wir unterm Radar fliegen, genau. Ja. Nee, tatsächlich, ich bin da auch, ich habe es ja in meiner Podcast-Folge auch gesagt, es ist tatsächlich sehr, sehr entspannt und sehr, sehr bequem, tatsächlich nicht erkannt zu werden. Tatsächlich, also ich meine, ich bin ein bisschen creep, ich habe damit Probleme, Menschen anzusprechen, die ich nicht kenne, und umgekehrt läuft es genauso. Ja, aber was wäre jetzt tatsächlich, wenn, keine Ahnung, aus Versehen aus den 10.000 Elite-Hörern dann doch 1 Million wird? Ja, dann würde ich sagen, schön. Und dann würde ich mir überlegen, ob ich das Format weitermache. Oder wie gesagt, ob ich. Ja, aber dann bist du ja eh schon bekannt. Dann hast du die Arschkarte, weil dann kannst du auch nicht sagen, okay, ich lasse den Podcast sein, weil erkennen du nicht die Leute dann doch, dann bist du quasi der Arsch, aber dann, den Podcast. Dann vergessen sie mich ganz schnell aber auch wieder. Glaubst du es wirklich? Ja. Also ab einer gewissen Größe wirst du, glaube ich, so schnell nicht vergessen. Das ist ja das andere Problem. Ja, oder ich mach die umgekehrte Crow-Nummer. Ich laufe dann privat einfach nur noch mit der Panda-Maske durch die Gegend. Wäre ein bisschen albern, oder? Panda wäre ein bisschen doof. Panda gibt's ja hier schon. Panda, wir bräuchten für dich noch ein neues Tier. Ja, Fledermaus. Fledermaus, ja. Nee, ist Batman. Ich habe einen Orientierungssinn wie eine Taubstumme Fledermaus. Das kommt noch so in die Richtung Maulwurf vielleicht. Also ja. Es ist durch René Marek besetzt. Ja, ja, doch. Schwierig. Ja, aber der hat keine Maske. Verdammt, ja. Das können wir doch als Aufgabe an unsere Hörerinnen und Hörer rausgeben. Genau, was für eine Maske braucht das Zeilen in Mühe. Mit welcher Tiermaske muss ich durch die Gegend laufen, damit ich nicht auffalle? Ja, das wäre... Ja, ich setze einfach meine Mütze auf, dann habe ich meine Ruhe, da erkennt mich keine Sau. Oder erkennt man mich so? Nee, ne? Nee, wer bist du? Wer bist du? Was machst du hier in meinem Podcast-Studio? Nee, aber tatsächlich, also mit der Mütze, ich muss einfach nur tief ins Gesicht ziehen, im Notfall eine Sonnenbrille auf und dann sitzt du einfach so da, das passt schon. Oder vielleicht lasse ich dann doch die Haare weg. Oder ich kann den Bart, also ich bin ja wandelbar. Ja, das siehst du. Ja. Dann sehe ich halt aus wie ein 13-Jähriger mit Haarausfall. Das ist auch eine Idee. Ich sag's ja, blaue Haare. Ja, das hilft bei mir nicht, weil ich habe ja Rabenschwarze, das ist ja. Da wird es dann schwierig, weil du kannst du färben, wie du willst, das wird nicht so, wie du es haben willst. Ich habe ja mal blondiert und dann wurde es orange. Wäre auch anders. Okay. Ja, aber dann sind wir, ich meine, gerade als lokaler Podcast, also als wir werden ja aktuell ein bisschen lokal gehypt, oder wir werden ja lokal so ein bisschen. Wir hypen uns selber lokal. Weil tatsächlich, das ist ja auch die Frage, nochmal auf diese Rezension von letzter Woche zu sprechen. Wir werden ja tatsächlich als Stuttgarter Podcast wahrgenommen, weil wir halt quasi in dem Stuttgarter Becken quasi jetzt mitschwimmen. Was ja auch gar nicht so unlogisch ist, wenn du jetzt bedenkst, dass Deutschland in der Zwischenzeit so voll mit Podcasts ist, dass du einfach erstmal im eigenen Becken dich wieder noch mehr etablieren musst. Bist du ja immer im eigenen Kessel. Ja, natürlich. Jeder soll sein eigenes Süppchen in seinem Kessel kochen. Ja, natürlich wollen wir weit darüber hinaus gehört werden, aber ja, jetzt wo das Thema tatsächlich auch in der Stadt relevant ist, kann man ja auch hier ein bisschen immer pushen. Ja, aber ich meine, wir haben so oft draußen gesessen und haben Podcast-Folgen aufgenommen, ohne dass man uns erkannt hat. Also gehe ich auch davon aus, dass wir auch weiterhin unbehelligt sein werden. Ja, tatsächlich, der Vorteil ist ja, wir sitzen ja mit unserem kleinen Mikrofon da und keine Sau interessiert es eigentlich, dass wir da sitzen. Die meisten sehen dann, okay, da sitzen Leute mit einem Mikrofon, aber ansonsten, genau, da sitzen Leute mit einem Mikrofon und das war's. Die sind irgendwie komisch und creepy und lass uns schnell weg von hier gehen, bevor sie... Übrigens, ich merke gerade, dass die Sonne draußen richtig ballert. Wir sitzen nämlich heute in der WG, wieder am WG-Tisch und ja. Ja, jetzt kommt die Sonne doch raus. Jetzt kommt die Sonne doch noch raus. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss, dann können wir noch 5 Minuten Sonne und eine Kippe genießen. Genau, wunderbar. Ja, das war's für uns heute. Die Folge soll wahrscheinlich heißen... Elite Undercover. Elite Undercover, schockschwere Not. Keine Ahnung. Das war halt einfach mal so eine Folge über das Thema, was ist eigentlich mit dieser Berühmtheit und warum wollen wir es eigentlich nicht sein? Ich meine, Weil wir sozialbehinderte Nerds sind. Ne, das sind wir gar nicht. Ich kann ja damit umgehen. Ich schon. Ich könnte damit umgehen, wenn mich Menschen ansprechen. Ich könnte auch damit umgehen, wenn Leute mich erkennen. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, das ist... Was soll ich den Leuten erzählen? Ich meine, da könnte ich noch ganz kurz nochmal zurückspringen auf die Musikgeschichte. Was halt für mich immer sehr seltsam war, wenn Leute dann tatsächlich gesagt haben, hey, kriege ich ein Autogramm, wo du halt denkst, Digga, ich bin vor, keine Ahnung, maximal hier, was war in dem Raum vor der Bühne? Vielleicht standen da 500 Leute, Mai, dann war es, der größte Gig waren vielleicht 500, vielleicht waren es 1000 Mal. Ja. Da warst du dann die Vorgruppe vom Headliner. Mhm. Da standen dann 1000 Leute vor der Bühne. Und da kommen Leute und sagen, hey, Autogramm. Und du denkst so, Digga, warum? Weil es eine schöne Art von Wertschätzung ist. Ja, vielleicht mochte der wirklich deine Musik. Ja, nein, die Leute wollen dann meistens nur deswegen ein Autogramm von dir, weil sie wissen, dass du, wenn du Glück hast, durchstartest. Und dann können sie sagen, hey, ich hatte das erste Autogramm von dem. Aber ansonsten, ernsthaft, liebe Leute, stellt euch einfach mal vor, irgendwer kommt auf euch zu, ihr macht irgendwas, keine Ahnung, ihr schreibt einen Blog oder ihr macht einen Podcast. Stellt euch vor, kommt irgendwer auf euch zu und sagt, Autogramm bitte. Hier, was würdest du machen? Also wirklich mit Autogramm. Also wenn dich einer anspricht, wärst du ja schon irritiert, aber genau. Da können wir sagen, hey, Autogramm. Gern wird die Schockstarre einfach 10 Minuten statt nur 5 Minuten dauern und dann würde ich sagen, dass ich keinen Stift habe. Und wenn die Person hat meistens dann einen Stift dabei, okay. Dann hätte ich keine Autogrammkarte. Oder stell dir vor, wir würden, keine Ahnung, wir säßen mal wieder im Fischlabor, säßen an einem Tisch und irgendwer säß dann uns mit uns am Tisch und würde auf einmal sagen, ah, ihr seid Podcaster, cool, wie schaut's aus, Autogramm? Dann würde ich sagen, welches ist deine, das ist relativ einfach, wenn sie mich nicht kennen, sage ich, was ist deine Lieblingsfolge? Und dann mal schauen. Ja, nee, also diese Tricks funktionieren ja nicht. In dem Fall würden die dann natürlich fragen, ah, welchen Podcast machst du denn? Und tralala, tralala. Und dann würde ich quasi am Ende kommen, ja, kann ich ein Autogramm haben? Also stell dir das nur mal vor. Und genau das meine ich halt mit, ein Autogramm ist dann schon sowas, wo du denkst, warum? Weil, aber wenn es den Menschen glücklich macht, dann so nett bin ich dann doch, dann wird was unterschrieben. Ja, ich meine, mit den Leuten quatschen. Ja, ich würde... Müsste ich mal ausprobieren, wie ich meine... Es gibt gar keine Aushilfs hier, die Unterschrift. Ja, genau. Das ist, halt, glaube ich, so das Hauptproblem. Es gibt auch keine Zeilenende. Du machst seit 2016 den Aushilfs-Jedi und gibt irgendwie keine Signes, glaube ich. Keine sollten wir mal üben, oder? Nee, in diesem Sinne. Hast du ein Autogramm für mich? Nee. Tschüss. Ciao.